Einsicht. Zeugnis. Erst dann, wenn man seine eigenen Werke um jene fremdartigen Anteile anderer Menschen bereinigt haben wird, welche da zuweilen aufgetaucht und vorgekommen sind, kann sich einem selbst das offenbaren, was Schneider endlich als eine eigentliche Wahrheit dieses Daseins anerkennen möchte. Die eigene Persönlichkeit von uns selbst soll das sein, wie sie uns wirklich eingegeben ist.